HR3 Club Night. Heute mit Mark Spoon vom Dorian Gray. In a city life. In a city pressure, pressure, pressure. In a city life. In a city pressure, pressure, pressure, pressure. Life. In a city pressure, pressure, pressure. Center of the body, the human brain, the mind. Discover the power it holds, commanding our conscious movements as well as our subconscious. Aware, insightful, sensible, and wise. The mind is all-knowing. It enlightens us, transcending confusion beyond the clutches of stress. Overcome all tensions. Release all encumbrances and strain within your mind. Let your conscience explode. create a cosmic orgasm. A healthy mind is one free of pressure. A healthy mind is one at ease. Ease the pressure. concept of dancing around the table. Table, circle, circle is completion, circle is wholeness, 360 degrees, that kind of thing. But the music and the movement around the table and around the table, when I finished, I always felt great, you know. So now I say that was a form of unconscious therapy. But all I knew was I felt raised, I felt lifted. You know, so I loved to dance all of a sudden, you know, became my life. Spoon, Club Night, HR3. Let's do it. Frankfurt schläft heute definitiv nicht. Bad. HR3 Radioservice mit folgender Meldung. A6 Mannheim Richtung Saarbrücken zwischen Kaiserslautern Ost und Kaiserslautern West 1 bis 2 Kilometer Stau. Rheingau-Taunus-Kreis, die Bundesstraße 42 ist zwischen Eltville und Wiesbaden wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Umleitung über die alte B42 und last not least Stadtverkehr Frankfurt, Ausfall der Ampelanlagen im Kreuzungsbereich Eschenheimer Tor. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. face. You found some better place, and I miss you. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señoritas, they sing and how they swing with their rumbero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring, the vaquero, singing a song all the day long. So if you like a beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, what's the matter with the lady day? Won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, what's the matter with the lady day? Won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, what's the matter with the lady day? Won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, won't the new lady, hot good new lady, what's the matter with the lady day? was ist nur mit dem Mark Spoon los? House Music, Tribal, New York. We'll be right back. 22 Uhr in 2 Minuten, HR3 Radioservice mit folgenden Meldungen. Rheingau-Taunus-Kreis. Die Bundesstraße 42 ist zwischen Eltville und Wiesbaden wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Umleitung über die alte B42. Stadtverkehr Frankfurt. Ausfall der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Eschenheimer Tor. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Playlist der heutigen HR3 Club Night ist ab Montagnachmittag auf der Hessentexttafel 434 abrufbar. Yep. about history as a story coming down from the past and still to the present, which can be of a person or a thing that inspires legends. So it is of said belief from one to the next, although not verifiable. Legends. Legends are also of popular myths, of recent origin, which everyone believes, whether consciously or unconsciously, deliberately or undeliberately. So you make the decision. Don't. and let there be house. You see, house is a feeling. Let there be house. House is an uncontrollable desire to jack your body. We'll be right back. Das ist die Klappnacht mit Mark Spoon aus Dorian Gray. Die HR3 Club Night ist im Internet mit einer eigenen Website vertreten. Und zwar bei Techno Online, bei dem Server, wo immer was Neues, Aktuelles kommt, täglich. Und zwar http://www.techno.de/clubnight. Die E-Mail-Adresse ist ein bisschen einfacher. Das ist einfach clubnight@techno.de. Nochmal clubnight@techno.de. 22.30 Uhr, HR3 Radioservice, Rheingau-Taunus-Kreis. Die Bundesstraße 42 ist zwischen Eltville und Wiesbaden wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Umleitung über die alte B42. Und eine Meldung zum Stadtverkehr Frankfurt. Ausfall der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Eschenheimer Tor. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Weiter geht's mit Mark Spoon in der HR3 Club Night. Thank you. 23.03 HR3 Radioservice mit folgenden Meldungen. Im Vogelsbergkreis Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 10 Metern. Stadtverkehr Frankfurt, Ausfall der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Eschenheimer Tor. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. We'll be right back. Club Night. HR3. Bin immer noch der Mark Spoon aus dem Dorian Gray. Yo. Das ist die HR3 Club Night mit Mark Spoon. Amphetamin Remix bei DJ Missia. Morgen früh geht's ab, Dorian Gray, meine Geburtstagsparty. Klein, aber fein. We'll be right back. Dorian Gray, meine Geburtstagsparty. Ich hoffe, dass ihr alle kommt. Ersatzfrage. Das Ganze geht von 6 Uhr morgens, Sonntagmorgen um 6 bis Montagmorgen um 6. Ja, nochmal ganz kurz für alle. Morgen früh Dorian Gray. Ab 6 Uhr. Max Brunnen Geburtstag. Mit dem DJ Duck. Dem Pascal Feos. John Aquaviva. Westbam. Carl Cox. Pussy Lover. Mir fallen die ganzen DJs gar nicht allein. Claude Young ist noch dabei. John Aquaviva habe ich schon gesagt. Der T, genau, ja. Auf alle Fälle wird es bestimmt eine gute Party. Es wird bestimmt sehr geil. Wer Bock hat, kommt einfach. Das Ganze geht von 6 Uhr morgens, Sonntagmorgen um 6. Bis Montagmorgen um 6, 7, 8, so wie ihr drauf seid. Dann gibt's noch eine andere Party, wo ihr unbedingt hin müsst. Das ist die Give Him a House, die zweite in Construction 5. Die zweite Construction 5, Give Him a House. Mit Pascal Feos, DJ Duck und Mark Spoon am 3.12. Dann ist am 1.12. Welt-AIDS-Tag, das heißt, geht alle mal zur Bank und spendet mal eine Runde für die AIDS-Hilfe. Yeah. 23.30 Uhr, HR3 Radioservice. Im Vogelsbergkreis Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 10 Metern und in Rheinland-Pfalz örtlich Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. Stadtverkehr Frankfurt, Ausfall der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Eschenheimer Tor. Die Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Vorsicht gebeten. Und nochmals ein Hinweis in eigener Sache. Die Playlist der heutigen HR3 Club Night ist ab Montagnachmittag auf der Hessentexttafel 434 abrufbar. Morgen nach dem Dorian Gray, das vergaß ich noch zu sagen, um 12 Uhr gibt's Earth Nation Live. Das wird bestimmt absolute Leckerbissen, wie der Franzose sagt. Thank you. Make a monkey bit. Das war die Club Night mit Max Boon. Ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Morgen von 6 bis 6. Dorian Gray. Kleines Fest.